Warum hat die Kirche andere Feste unseres Herrn eingesetzt? Die Kirche hat andere Feste unseres Herrn eingesetzt zum Gedenken an seine göttlichen Geheimnisse. Das heutige Fest zum Beispiel steht im Schott, der Pius der IX. Eingesetzt nach seiner Rückkehr aus der, wo er hat fliehen müssen nach Gaeta, erstes Mal schon 1849, glaube ich, 20 Jahre vor dem Ende dann vom Kirchenstaat, seiner ursprünglichen über 1000 Jahre alten Form, 1870, wo die Revolutionäre dann endgültig Schluss gemacht haben mit der zeitlichen Herrschaft des Papstes bis zu Mussolini, 1929, wo es dann wieder geregelt worden ist, aber schon 1849 herum, da musste eben ja, mit der großen Revolution damals, 1848, wo es überall gebrodelt und gekracht hat in Europa, stand der Papst damals schon einmal aus Rom weg. Also, als Angedenken an seine göttlichen Geheimnisse.